Ich würde sagen, aus meinem Leben ist die Digitalisierung nicht mehr wegzudenken. Viele Online-Redaktionen stellen nicht mal professionelle Fotografen ein und geben sich mit Schnappschüssen von einem Smartphone zufrieden. Das ist nun die andere Seite des digitalen Wandels in meinem Beruf. Schnelligkeit geht vor und darunter leidet oft die Qualität. Ehrlich gesagt wüsste ich mein Leben analog gar nicht mehr zu meistern. So gesehen habe ich nicht den leisesten Schimmer, wie es wäre, ohne Internet leben zu müssen. Ich sehe natürlich ein, dass die Digitalisierung heute ein Ausmaß angenommen hat, das man sich vor ein paar Jahren nicht mal mit viel Fantasie hätte ausmalen können. Mittlerweile weiß ich die Zeit, in der ich offline bin, sehr zu schätzen. Eine Zeit lang habe ich früher auch einen E-Book-Reader benutzt. Aber auch wenn die modernen Geräte das natürliche Papier perfekt nachahmen, will ich in meiner Freizeit nicht ständig auf einen Bildschirm starren.